1795, Februar. Babeuf wegen Verbreitung verfassungsfeindlicher Propaganda und als Sympathisant der militanten Sans-Culotten verhaftet. Der Tribun du Peuple, öffentlich verbrannt. Im März überführt man ihn ins Gefängnis nach Arras. Greift den alten Fall der Urkundenfälschung wieder auf. Babeuf will vors Revolutionstribunal. Im September wird er wieder nach Paris gebracht. In der Zwischenzeit haben die Volksaufstände vom Ventose Germinal Pré-Réal des Jahres 3 stattgefunden. Die Entwaffnung der Sans-Culotten des Faubourg Antoine. Babeufs siebenjährige Tochter ist an Auszehrung gestorben. Im Gefängnis steht die Zeit still. Babeuf schreibt, korrespondiert, sucht Kontakte. In Paris wird er in den finsteren Bau des Gefängnisses Plessis überwiesen. Offiziell Prison de l'Égalité genannt. Dort sitzt eine Elite von Revolutionären aller Schattierungen ein. Im Gefängnis der Gleichheit wird die Partei der Gleichen geboren. Treibende Kräfte sind Babeuf und Buonarroti. Kurz vor Auflösung des Konvents und Übernahme der Regierungsgewalt durch das Direktorium, nach der neuen Verfassung vom Jahr 3, werden die politischen Häftlinge aufgrund einer Amnestie freigelassen. Babeuf, der Volkstribun ist frei. Die Regierung war ungeschickt genug, ihn freizulassen. Die Folgen ihrer Torheit werden sich zeigen. Die neue Nummer des Tribun du Peuple und seine scharfen Angriffe gegen das Direktorium sind eine Sensation in den politischen Kreisen und stoßen auf einhellige Ablehnung, auch bei den Linken. Man hatte kaum Zeit gehabt, sie zu lesen, als sie schon als brandstifterisch und ultrarevolutionär, als Fackel der Anarchie und Apfel der Zwietracht unter den Patrioten bezeichnet wurde. Das Manifest der Plebejer, Abschaffung des Privateigentums. Jeder leistet für die Gemeinschaft die seinen Fähigkeiten entsprechende Arbeit und alle erhalten den gleichen Anteil an Nahrung, Kleidung und Unterkunft nach Vorbild der Armee. Die Natur hat allen Menschen die gleichen physischen Bedürfnisse gegeben. Ob Tagelöhner oder Intellektueller, ob Händler oder Kohlenträger, es ist der gleiche Magen, der sein Recht verlangt. Also Arbeitsdienst, Einheitsnormen, geregelte Freizeit, geordnetes Gruppenverhalten, la sainte égalité. Die heilige Gleichheit, um alle Laster verschwinden zu lassen. Und dazu, und dieser Punkt ist zweifellos der wesentliche, den nagenden Wurm eines jeden von uns über unser Schicksal von morgen und über das Los unserer Kinder und Kindeskinder. Den nagenden Wurm hat aber nicht ein jeder. Und das ist der Witz mit der Gleichheit. Alle Leiden sind auf dem Gipfel. Sie können nur durch eine vollkommene Umwälzung beseitigt werden. Alles kehre in das Chaos zurück und aus dem Chaos entstehe eine neue und umgestaltete Welt. Dabei herrscht bei Licht betrachtet Ende 95 das totale Chaos. Babeuf schreibt Chaos. Und seine Verschwörung zum Umsturz soll Ordnung herstellen. Der Plan der Verschwörung. Ende 95 muss Babeuf untertauchen. Er gibt weiter den Volkstribun heraus. Unter seiner Leitung erscheint der Aufklärer des Volkes oder der Verteidiger von 24 Millionen Unterdrückten. Die Partei der Gleichen. Eine Art konspirativer Kaderorganisation. Der innerste Kern aus 7 Leuten trägt die Bezeichnung Geheimes Exekutivdirektorium für das öffentliche Wohl. Salut public, das Staatswohl. Nicht Bonheur commun, das gemeinsame Glück. Babeuf plant die Organisation. Er plant mehr die Verschwörung als den Aufstand. Er war nie bei einer Erhebung des Volkes dabei in Paris. Er kommt von den starrköpfigen Bauern der Picardie. Er empfindet nicht die Stadt, wie sie ist. Trotzdem gewinnt die Verschwörung der Gleichen an Boden. Sylvain Maréchal scheidet aus. In seinem Manifest der Gleichen schreckt er nicht vor der Demontage der Staatsapparatur zurück. Damit steht er im Geheimdirektorium allein. Der engste Kreis der Gleichen ist im Grunde sehr ungleich. Buonarroti, der eingeborene Revolutionär aus Pisa, Duplé, bei dem Robespierre seine Wohnung hatte, Drouet, Nordfranzose, Postmeister, Held der Republik. Und die anderen alle. Die Organisation der Verschwörung ist abgeschottet. Schon auf der zweiten Ebene existiert zwischen den Kadern kein Kontakt mehr. Das Geheimdirektorium weiß, dass es ohne das Militär nicht geht. Babeuf nimmt einen Kontakt auf. Grisel, dem nach einmal überschlafen ganz mulmig wird und der nur einen Ausweg sieht, erbietet sich als Informant dem höchsten Mann im Staate an, dem amtierenden Präsidenten des Direktoriums. Des Legalen. Das bekommt auf diese Weise Einblick in die Verschwörung. Weniger in die Organisation, die war zu dicht abgeschirmt. Aber Verschwörung und offenbar gut organisiert. Das gab Anlass zu völlig falschen Vorstellungen vom Umfang der Geschichte und dem tatsächlichen Wirkungsgrad. Die Gleichen waren praktisch mittellos. Die Unterstützung durch das Volk der Vorstädte und durch das Militär bestand im Wesentlichen aus der Hoffnung, dass sie marschieren werden. Der Volkstribun vertrieb sich in 600 Exemplaren. Und die Abonnenten waren in erster Linie Offiziere, Notare, Ärzte, Buchhändler, Industrieunternehmer, die Reste der alten Bergpartei. Die Handwerker und Lohnarbeiter kann man an den Fingern abzählen. Ende April, Anfang Mai 1796. Die beiden Direktorien, das Herrschende und das Geheime, werden hektisch. Die Gegenwart ist zukunftsschwanger, schreibt Babeuf. Le temps présent est gros de l'avenir. Wörtlich, die gegenwärtige Zeit ist schwanger von der Zukunft. Das ist wohl stets so die Art der Zeit zu sein. Der Satz stammt von Leibniz und Mercier hat ihn 1770 als Motto unter den Titel seines Buches »Das Jahr 2440« gesetzt.